bei so wenig Kabel und schon Salat. Genau, also hier hast du die Tonhöhe. Die Tonhöhe, ne, was ich auch bei dem Pitch jetzt entdeckt habe. Und hier ist die Geschwindigkeit von der. Zwei Händen spielen. Da muss ich immer so langsam drehen, weil mein Arm ist so los, ne? Ich guck gleich mal wegen Batterien. Erstmal kriegt der Jörg jetzt die Platine. Zusammenspiel mit anderen kann man nicht Musik machen. Ja, ich auch das nächste Workshop. Das nächste Workshop. Das große Spiel überhaupt nicht. Zwei Stunden geschlafen hast, oder? Nee, wir haben uns um 4 hingelegt. Das wissen wir, weil die Bühne ist reingekommen und hat gesagt, leg mal stehen, es ist schon um 3:30. Dann ist es hingelegt und ungefähr eine halbe Stunde gefahren. Aufgestanden bin ich, dann lag ich eine Weile da. Nano, diese weiße Quadratik. Nee, den hab ich gar nicht. Ich hab 10 Nano Keramik heute. 14 Batterien. Ich muss da unten drauf kommen. Jukebox davon. Du drehst. Der Lötkolben hier noch eingesteckt. Soll ich mal abziehen? Verheizt der hier nur. Der wird jetzt immer heißer. Nö, der bleibt dann. Ich weiß nicht, ob der sich. So. Batterie habe ich dir hingetan. Oh, kein Rot und kein Blau, ne? Passt schon. Es kommt was raus. So. Ja, mach einfach hier dran und einfach immer genug da. Na, im Prinzip genau, wisst ihr, jetzt musst du die andere Stelle, wo dieser Hochpitch war, dann kannst du einfach an der Masse noch ein Draht dran, an den anderen Pin und an diesen Hochpitch kannst du schon drei Drähte nehmen und auf jeden Fall nur drei Body Contacts ranlöten. Gäb's schon gleich. So, dann muss ich sehen, dass ich das eine nicht ablöte, wenn ich das andere anlöte. Soll der Lautsprecher dranbleiben? Oder willst du ihn gleich ganz abhaben? Ja, erstmal so zur Selbstkontrolle. Jetzt muss ich hier mal was abgucken. Wo hat er das dran? Einmal hier, einmal da. Und hat gesagt, auf der Seite muss es, weil... Am besten ist es hier schon mal oben das Lötzchen drauf und dann brauchst du einfach nur warm machen und das Kabel dran drücken.